Du kannst nicht bei das eine oder das andere haben, aber du musst das Ganze aufheben. Das geht nur eben, na gut. Also ich denke, das steckt alles in diesem großartigen Satz, der Faschismus als hochzivilisierter Naturzustand, steckt das alles drin und ist eine knallharte, präzise Beschreibung, wenn man sie sozusagen so entfaltet, wenn man sie kennt. So viel vielleicht dazu. Du kneifst da das Gesicht, als hätte ich lauter Quatsch geredet, oder? Ich? Ja, oder ist einfach was anderes? Ich komme gar nicht da drauf, so was zu denken. Ah ja. Bei niemandem. Bei niemandem. Das ist wirklich ein Prozess. Wie soll ich gerade bei dir denken? Also, ich finde, die zweite Natur ist im Grunde das, was quasi die Natur gesellschaftlich, die gesellschaftlichen Formen werden von den Menschen als natürlich angesehen. Dass es nie was anderes gab als zum Beispiel den Bürger. Dass es nie was anderes gab als Monogamie. Dass es auch gar nichts anderes gibt. Ja, aber weil sie als solche angesehen werden, heißt es noch lange nicht, dass es auch sind. Also der Integral war ja ein bisschen, war ja nicht ganz doof, ne? Naja, jedenfalls, dass jede Gesellschaftsformation, die nicht befreit ist, quasi zurückspiegelt ihren Insassen, sag ich mal, die diesen Prozess gestalten. Und da treten wir, dass sie das als natürlich ansehen. Und diese zweite Natur, um es hier spezifisch auszudrücken. Ich wollte auch. Zu diesem Zivilisationsprozess nochmal, den sehe ich noch nicht so ganz ein. Kann man nicht sagen, es ist natürlich mit der Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft verbunden, aber mit der Entwicklung zur bürgerlichen Gesellschaft als Fortschritt gegenüber vergangenen Gesellschaften. Und in dem Sinne halte ich das für völlig falsch, dass man dann sagt, der Faschismus ist hoch zivilisiert, weil das ja nun sicherlich kein Fortschritt mehr war. Im Gegenteil, er hat alle auch wesentliche Errungenschaften der Zivilisation negiert. Was anderes ist, wenn man sagt, der Faschismus verfügte über einen hoch organisierten Apparat und sowas, was auch aufkam. Das ist hoch zivilisiert, hätte ich ja völlig daneben, den Begriff in dem Sinne. Ich mir das hochzivilisiert, das kann ich noch nachvollziehen, aber ich kann den Naturzustand nicht da irgendwie verändern. Nicht diese erste Natur, die Umwelt mit gemeint, und auch nicht unsere erste Natur als organisches Aggregat, sage ich mal, sondern das ist schon gesellschaftlich geformt. Und ich wollte nochmal sagen, zivil heißt nach Marx und Engels die Dazwischenkunft des Geldes. Das heißt, mit dem Ausbau der Warenproduktion werden die einfachen blutsverwandtschaftlichen Bande der Stammesgesellschaften zerstört und das Geld tritt zwischen die Individuen. Und dazu, also das ist schon der Punkt, der betrifft ja natürlich nicht alle, sondern nur wenige, aber damit nimmt die Zivilisation ihren Lauf in der Menschheitsgeschichte. Nach morgen die Einteilung in Wildheit, Barbarei und Zivilisation wird dann von Engels, jedenfalls er hätte sonst es auch kritisch, denke ich, begleitet, wird dann gesetzt quasi mit der antiken Klassengesellschaft. Ja, wird die Zivilisation im Grunde schon angesetzt, weil dort der Warenhandel, die Zirkulation der Waren, ein Stadium erreicht, wo es schon als antikes Handelskapital und ein relatives Privateigentum an Grund und Boden erzeugt. Und so, also so, oh, ich weiß nicht, ob was jetzt richtig ist. Ich sage nur, wie es. Zivil heißt ja auch immer vom Wortsinn her nicht militärisch, nicht auf Raub, nicht auf Gewalt und Eroberung primär basierend, obwohl die immer auch dazugehört, aber auf rechtlicher Regelung des freien Kontraktes freier gleicher Warenbesitzer basierendes menschliche Verhältnis. Und das ist ja in dem NS für jeden. Ich würde dir gegenüber zwei Einwendungen machen, kurz nur als Stichwort. Einmal das historisch-dialektische Denken, das ich hier gerade auch zusprechen würde, was ich gerade am Werke sehe, nimmt auch den NS-Faschismus wirklich immer nur als eine Tendenz, als ein Durchsetzungs Form, ja, als eine sich durchsetzende Form, als eine Tendenz, die ist nie ganz fertig.